1. Danach vernahm ich ein laut Stimme, die von einer großen Menschenmenge im Himmel ausging und rief, 2. Halleluja. Das Heil, die Herrlichkeit und die Macht gehören an seinem Gott, denn sein Urteil sind wahrhaftig und gerecht. Er hat die Groß hier gerichtet, die Erde mit ihrer Ansicht verdorben hat, und das Blut seiner Diener in geragt. 3. Zum zweiten Mal riefen sie, Halleluja. Rauch steht auf in Ewigkeit. 4. Daraufhin fielen die Virunswanzig Altesten und die Weihe Lebusen nieder, betieten Gotten, der auf dem Thron saß, und sprachen, Amen, Halleluja. 5. Dann ertonte ein Stimme vom Thron, die sagt, Lobt an Siren Gott, all sein Diener, die in Furchten, so will die Kleinen als auch die Großen. 6. Ich hort ein Stimme, die wie das Rauschen einer großen Menschenmensch, wie das Tosen weiler Wasser und wie das Rollen gewaltiger Donnerklang, und sie rief, 7. Halleluja. Denn der Herr, anso allmächtiger Gott, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns jubeln und uns freuen und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lams ist gekommen, und sein Brot hat sich bereit gemacht. 8. Word Lord, sich mit strahlend reinem Leinen zu kleiden, den Diocese Leinen symbolisiert die gerechten Taten der Heiligen. 9. Und sagt zu mir, schreib, selig sind jene, die zum Hochzeitsmahl des Lams eingeladen sind. Dann fügte hinzu, die sind die Warren Workgots. 10. Ich fiel im zu fassen, in anzu beten, doch sagt zu mir, tu das nicht. Ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, die das Sohnes Jesu besitzen. Begotten. Denn das Sohnes Jesu ist der Geist der Weisagung. 11. Dann so ich den Himmel geöffnet, und sieh, ein weißes Pferd erschien. Sein Reiter Word, true und wahrhaftig genannt, und richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. 12. Sein Augen glichen einer Feuerflamme, und auf seinem Haupt trug viel Diadem. Hat einen Namen geschrieben, den niemand außer ihm selbst kannte. 13. War bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getauscht war, und sein Name lautet, das Werk Gottes. 14. Die himmlischen Heer folgten ihm auf weißen Pferden, gekleidet in weißes, reines Leinen. 15. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert hervor, damit die Nationen zu schlagen. Word mit einem eisernen Stab waden und die Kälte des Zornweins des Gerichts des Allmächtigen Gottes treten. 16. Auf seinem Gewanden und seiner Haft stand ein Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. 17. Ich sah einen Engel in der Sun stehen, der mit lauter Stimme auf Vogel rief, die im Himmel flogen, kommt und versammelt euch zum großen Mahl Gottes. 18. Damit das Fleisch von Königen, hier führen und mächtigen est, ebenso das Fleisch von Pferden und ihren Reiten soe das Fleisch aller Menschen, so wohl der Freien als auch der Sklaven, der Kleinen und der Großen. 19. Dann so ich das Tier, die Könige der Erde und ihr hier versammelt, im Krieg zu führen gegen den Reiter auf dem Pferden sein hier. 20. Das Tier wird gefangen genommen, und mit ihm der falsche Prophet, der in seiner Gegenwart Satan gewirkt hat, durch die Gene Werfert, die das Satan des Tiers empfangen und sein Bild angebietet hatten. Beid werden lebendig in den Caus Feuer geworfen, der mit Schwefel brannte. 21. Die übrigen werden mit dem Schwert des Reiters getötet, das aus seinem Mund kam, und Elfogel sattigten sich in ihrem Fleisch.